Am 27. April gab es im zentralen Jugendclubhaus in Pyongyang ein feierliches Meeting zu Ehren der Sportler und Trainer, die mit den Siegen bei den Gewichtheber-Weltmeisterschaften der Jugendlichen 2017 dem Vaterland Ehre gemacht haben. Daran nahmen Teil Choi Ryung-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des Setka der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DEVJK, die Funktionäre der betreffenden Bereiche und des Jugendverbandes, die Sportler, die Trainer und die Jugendlichen und Studenten der Stadt Pyongyang teil. Auf dem Meeting wurden die Auszeichnungen der Partei und des Staates den erfolgreichen Sportlern und Trainern verliehen. Da redete der erste Sekretär des Zentralvorstandes des Jugendverbandes Jun Yongnam, dass die Erfolge der Sportler und Trainer, die Armeeangehörigen und Bürger der Republik im Kampf für die Verwirklichung des Beschlusses des 7. Parteitages ermutigten. Danach gab es die Reden der Sportler und die Gratulationsdarbietungen der zentralen künstlerischen Propagandagruppe der Jugend.